Ich bin gerade aufgestanden, es ist 11:45. Egal, ich hau dir jetzt in deinem eigenen Viertel eins auf die 12. Papa, Hurensohn, lauf zu Mama, sonst erhältst du von der Faust von K.O. Doppel-L nen Schlag aufs Trommelfell. Du stehst vorm Traueraltar, gibst deiner Frau das Ja-Wort, doch sie antwortet nicht, denn sie ist aufblasbar. Du bist neidisch auf meinen Schwanz, Motherfucker, was kann ich dafür? Hab ich ihn nur halb drin sagen, Haus, ich wirke distanziert. Ich besuche deine Stadt, bewaffnet mit nem Golf Schläger und verursache mehr Kieferbrüche als ein Holzfäller. Deine Mom ist lustig, wenn ich zufällig vorbeikomm, springt sie mir sofort an meine Eier, nenn es Eisprung. Du hast Homies in der Jury und solltest du gewinnen, dann höchstens durch Schiebung, so wie beim Sumo-Ringen. Ich bin der Bitches-Kenner und Gewichte, stell mal im Fitnesscenter. Bio wird gepuncht und ist schwer mitgenommen wie dicke Tramper. Hey Kollege, Digga, ich weiß, du hast mich schon gefickt wie ne Bitch, aber ey, ich hab zum Schluss noch eine Bitte so. Ey, kannst du vielleicht aber so richtig geiler Flow, geht das gleich? Ey, für meine Fans doch gerne, pass auf! Ich zerficke deine billigen Parts mit der Fist und verbrenne deine Mutter mit Napalmgeschütz. Deine Bitches auf meiner Klage wurden und ich hab mit einigen Homies zusammen in den Grab mal bepisst. Pass auf, ich kille dich, du Beat, ficke deine Bitch, gib mir deine Trills, bitte deine Hits, Nigga, du bist weak! Penner, gib mir bitte nicht auf die Eier, laber mich nicht voll mit, gib mir bitte Feedback. Punk, ich abhudiere deine Füße und du flehst mich auf Wege, Digga, gib mir doch mal bitte meine Feedback. Ich fick mit deinem Girl, Motherfucker, ich hab das Gefühl, ich bin jetzt in die Hoffa verliebt und kann nicht ohne sie. Ich geh kurz mit Zähne, komm mal wieder und dann wollte ich sie die ganze lange Nacht, wenn du doppelt nichts von Jordan oder von dem Nigga Timbaland. Bitch, ich trage meine Timbalands, viele nennen mich den deutschen Twister, doch ich selber nenne mich den deutschen Killer Cam. Ich kille deine Family mit deiner Guillotine, Nigga, bist du ganz alleine, bist du keiner, dich mir lieber, nein, ich gebe dir kein Feature, weil ich bisse bin. Ich ficke gerade Dina White und Lover wie noch zwei wie Nina Sky, Nigga.